kriegt ihr nicht klein. Uns kriegt ihr nicht klein mit eurem Karnevalsverein. Uns kriegt ihr nicht klein. Nein. Uns kriegt ihr nicht klein. Nein. Uns kriegt ihr nicht klein mit eurem bunten Karnevalsverein. Geladenen Waffen, die wir zum Marsche stramm geschultert haben. Was gibt es denn da so selten zum Zugaffen? Loyalität und Ehrlichkeit,